Die südkoreanische Internetzeitung Minjung Soryu vom 17. März brachte einen Leitartikel mit dem Titel »Die USA sollen nicht Südkorea zur Erfüllung der Südkorea-Japan-Vereinbarung über die Frage der Zwangsprostituierten zwingen.« Im Leitartikel wurde hervorgehoben, am 16. März habe der US-Außenminister auf der Verhandlung mit dem japanischen Außenminister in Tokio die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee erwähnt. Dabei habe er gesagt, dass ja die gegenwärtige Regierung und sogar die neue Regierung nach der Präsidentenwahl in Südkorea hartnäckig zur Erfüllung der Vereinbarung auffordern wolle. Die Überprüfung der Vereinbarung über die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee sei eine Sache, über die die Bevölkerung und die Regierung Südkoreas entscheiden sollen. Die USA brauchen sich nicht in diese Angelegenheit einzumischen.